ein herzliches Willkommen bei einer weiteren Episode Magic Taverne. Ich bin Giuliano. Ich bin der Sigi. Und ja, Leute, wir sind zurück. Es war eine erholsame Pause, würde ich sagen, für uns. Auf jeden Fall. Wir freuen uns, wieder da zu sein. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr seid gut durch das neue Jahr gekommen. Also durch den Rutsch. es gibt eine Menge zu bereden. Oh ja, also Spoiler haben angefangen, offiziell vor ein paar Tagen. Natürlich ist wie immer schon ein bisschen früher was rausgekommen und wow. Ja, also da sind Sachen dabei. Ja, Hinis Expertise und ich glaube, die Planeswalker waren schon vorher draußen. Haben wir schon drüber geredet, also über Hinis Expertise auf jeden Fall. Ja. Aber da sind noch ein paar Sachen dazugekommen, während wir Pause gemacht haben, wo wir uns gedacht haben, oh mein Gott, wenn das so weitergeht, dann wird diese Folge einfach Überlänge haben, so viel Gesprächsstoff, wie wir haben. Und mal schauen, also wir haben wirklich viel zu erzählen und viel zu bereden. Also Aether Revolt, da kann man, denke ich, schon von vornherein sagen, es ist zwar ein kleines Set, aber von den Karten da drin ist es ganz groß. Oh ja, also dieses Set hat das Potenzial, einfach nur kaputt zu sein, absolut broken. Und wenn es wirklich extrem wird, könnten wir vielleicht seit Jahren wieder Standard Bands sehen. Das ist schwer zu sagen. Natürlich jetzt so, wir haben keine Ahnung, wie das Standard-Meta aussehen wird. Aber wenn ich mir das Power-Level von manchen von diesen Karten anschaue, dann besteht da durchaus schon die Möglichkeit, sage ich mal. Ich würde aber sagen, lass uns nicht lang fackeln. Fangen wir erstmal an. Ja, was ist eigentlich Aether Revolt? Es ist das zweite Set im Color Dash-Block. Eben jetzt nach der neuen Blockstruktur ein kleines Set mit, in Anführungsstrichen, nur 184 Karten. Es kommt am 20. Januar raus und die Pre-Releases finden eine Woche vorher am Wochenende statt, nämlich am 14. bis 15. Januar. Genau, nebenbei, wir sind am Sonntag dort, also am 15. Januar. Den Mitternachtsstress machen wir uns nicht mehr, das war letztes Mal ein bisschen zu viel. Irgendwie sind wir aus dem Alter raus. Wir werden alt. Ja, das hilft leider nichts. Genau, wir freuen uns drauf. Und hoffentlich ziehen wir ein paar nice Inventions. Also Inventions wären natürlich nice, aber mit einer Pre-Release-Promo-Paradox-Engine wäre ich schon mehr als zufrieden. Oh ja, da hast du schon was Gewaltiges vorgenommen. Aber um die Spannung zu halten, werden wir darüber erst zu Schluss reden. Richtig. Genau. Fangen wir einfach an. Also wir reden einfach über die Top-Spoiler, also unserer Meinung nach Top-Spoiler. Es geht hier unter anderem auch um Auswirkungen auf Standard. Also Karten, die einfach Standard komplett umkrempeln werden, wie wir schon drüber geredet haben, Disallow, ist ja etwas, was Blau endlich mal wieder stark macht, also wirklich gefährlich. Durchaus. Wir haben in Rot eine Karte, die richtig gefährlich wird. Wir haben ein Enchantment, das richtig gestört ist eigentlich, also mehr oder weniger gestört. Ja, hat auf jeden Fall viel, viel Potenzial. Ja, und auch Karten, die an sich ein hohes Power-Level haben oder Karten, die ich zum Beispiel lustig finde. Ja, also vom Artwork, vom Flavor her, da gibt's einigen Blödsinn. Das ist richtig. Passend zu Color Dash kann man eigentlich sagen. Die genau. Machen da bestimmt auch eine Menge Blödsinn. Der größte Blödsinn, wobei das nicht mal Blödsinn ist, ist die erste Karte, über die wir reden. Mhm. Bis jetzt ist sie nur auf, ich glaube, das ist Chinesisch. Ja. Ja, genau. Bis jetzt gibt's die nur, wurde die nur auf Chinesisch gespoilert. Gespoilert. Schock. Ja. Ein rotes Mana. Instant Speed. Füge 2 Damage Target Kreatur oder Spieler zu. Ein absoluter Klassiker, will man meinen. Lightning Bolt ist leider zu gut für die meisten Standard-Formate. Deswegen gibt's den Schock. Macht eben 2 Schaden statt 3. Meiner Meinung nach sehr interessant, dass wir den jetzt sehen. Und ich meine, wir können gleich mal vorausnehmen, es gibt zurzeit einen Haufen Kreaturen in Standard, die X und 3 Toughness sind, was möglicherweise ein Problem werden könnte. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass die Idee hinter Shock bei dem Reprint war, dass man nicht unbedingt Kreaturen ins Ziel nimmt, sondern eher, sag ich mal, entweder Direktspieler, das heißt, vielleicht sehen wir irgendeine Art von Burn-Deck, oder Planeswalker. Ja, nochmal um die Regeln aufzufrischen, wenn man einen Spieler anzieht oder anpeilt, darf man bei der Schadensverrechnung das Target wechseln oder beziehungsweise den Schaden umleiten auf einen Planeswalker. Ist natürlich ein taktisches Schachspiel, weil man sagt, okay, ich targete dich für 2 Damage und der Spieler muss überlegen, wenn er natürlich die Regeln im Kopf hat, okay, Moment, er könnte den Schaden umleiten. Mhm. Counter ich das jetzt oder fresse ich den Schaden oder womöglich meinen Planeswalker? Was wirklich gar nicht mal so irrelevant ist, weil Planeswalker momentan wirklich sehr stark sind. Oh ja. Vor allem Gideon und Liliana. Und das sind zwei sehr gute Ziele, weil Gideon zum Beispiel selten gepumpt wird. Das ist wahr. Meistens ein Null benutzt wird, einfach um Tokens zu generieren, um einfach schnellen Boardstate zu erhalten. Genauso Liliana. Liliana wird zwar gepumpt, startet aber mit nur drei Loyalty, also mit 4 im Grunde genommen, wenn sie direkt gepumpt wird. Und das kann ganz schön wehtun. Also das könnte sie mit 2 Schocks einfach komplett vom Feld räumen. Mhm. Und das ist auch so diese eine Antwort oder diese eine direkte Antwort auf Liliana, die man für günstige Kosten tatsächlich rausholen kann. Denn bis jetzt war das so, wenn Liliana Turn 3, wir werden noch drüber reden, dass Liliana vielleicht sogar noch früher kommen könnte, wenn Liliana Turn 3 das aufs Spielfeld kommt, dann ist es einfach, also im Grunde genommen, wenn man nicht sauschnell irgendwie Tempo gewinnt, war's das. Weil Liliana Turn 3, man muss sich konzentrieren. Will ich jetzt das Board State verbessern oder muss ich mich auf Liliana konzentrieren? Und meistens, wenn man eins von beiden macht, wird das andere einfach stärker. Also eben entweder Liliana oder der Board State des Gegners. Schock hingegen kann sagen, hey, ich zahle jetzt einfach 2 rote Mana und Liliana ist weg. So, batsch. Und ich habe noch ein offenes Mana übrig in meiner Turn 3 und lege einen One-Drop. Board State gerettet, ja. Liliana entfernt. Das ist durchaus eine Möglichkeit. Und wo Shock auch eben spezifisch gegen Liliana ganz gut arbeiten kann, ist halt eben eine Sache, die man in den Black-Green-Delirium-Decks öfters sieht, zum Late-Game hin. Wenn man irgendwie seinen Emrakul gemillt hat oder so, dann kann man ja in Theorie eine Liliana spielen, sich mit der -2 direkt den Emrakul wieder auf die Hand holen und dann die Karte auch noch spielen im selben Turn. Ist, will ich mal behaupten, ein bisschen ekelhaft stark, weil man hat ist gut. Einen Planeswalker auf dem Feld und einen 13-13 Flying Protection from Instance. Mindslaver-Effekt. Mindslaver, genau. Und Shock macht das ein bisschen besser, einfach dadurch, dass es dann die Liliana bei einer Loyalty einfach töten kann. Ja, man muss sich zwar immer noch um den Emrakul kümmern, der immer noch ziemlich groß ist, aber dafür gibt's Mittel und Wege. Meistens. Meistens kann meistens man aber auch nicht. Gleich, meistens nicht, aber es gibt Wege. Ja. Also, das ist wahr. Es ist jetzt nicht, sag ich mal, beschämend, vor so etwas zu conceden, weil das Viech ist einfach riesig. Mhm. Ich würde wahrscheinlich da auch den Verstand verlieren. Und selbst wenn man sich denkt, so viel kann mein Gegner gar nicht falsch machen, meistens ist es dann doch so, dass er ziemlich viel falsch machen kann. Oh ja, das habe ich, das war auch bei mir am Anfang einfach der Fehler, wo ich mit Magic angefangen habe. Wenn man einen starken Boardstate hat, ein bisschen zu greedy zu werden, zu denken, was will der jetzt noch machen? Und dann macht man Spielfehler und dann dreht sich alles um und dann ärgert man sich nur. Sowas kann man natürlich auch ausnutzen. Die Greediness des Gegners, wenn er denkt, jetzt habe ich ihn und dann kommt eben der Rückschlag. Ja, also Schock, krasse Karte, vor allem Common. Das heißt, Pauper jetzt nicht, weil Pauper gibt es ja Lightning Bolt. Und Chain Lightning und alles. Ein paar andere Geschichten. Ja. aber für Standard auf jeden Fall mal eine nette Sache, da sich ja viele einfach auch mal gewünscht haben, dass Rot endlich mal ein bisschen diesen alten Burn-Flavor zurückbekommt und damit perfekt getroffen. Definitiv. Ein sehr, sehr cooler Reprint. Freut mich, ihn hier zu sehen. Und es bleibt noch eben zu sehen, wie stark er wirklich Standard beeinflussen wird. Eben wegen den Kreaturen mit 3 Toughness, die halt beliebt sind. Smuggler's Copter, Spellqueller und was weiß ich. Da gibt es so viele davon. Ja, der Sylvan Advocate ist ja auch 2-3. Richtig. Später sogar noch größer. Wie heißt du nochmal mit den Clues? Der grüne Tireless Tracker ist auch viel zu groß. Oder ist er 3-2? Der fängt als 3-2 an, aber der geht halt relativ schnell hoch. Ja, also wenn man nicht schnell eine Antwort hat für ihn, dann ist es auch sinnlos. Ja. Ja, genau. Ich würde sagen, gehen wir mal zu der nächsten Karte, die gespoilert wurde und über die wir noch nicht geredet haben. Und das lasse ich mal dich übernehmen. Ja, also wo ich die Karte gesehen habe, habe ich mir erst gedacht, geil. Wo ich die Mana-Kosten gesehen habe, habe ich mir erstmal gedacht, was haben sie sich schon wieder dabei gedacht? Oath of Ajani. Okay, storymäßig, please, die Justice League. Braucht sie wirklich noch einen Planeswalker? Es soll doch endlich mal einer sterben oder einfach, keine Ahnung, bitte gehen. Ich glaube zwar eh, dass in Amon Kett ganz schön die Hölle los sein wird mit der Justice League. Die kriegen wahrscheinlich ganz schön den Arsch voll geblasen. Ja, muss man mal schauen. Aber ja, storymäßig, ja. Wo wir eh schon bei der Story sind, ich glaube, du kennst dich da vielleicht ein bisschen besser als ich aus. Die ganze so Justice League-Geschichte ist ja so ein bisschen nach den Avengers. Ja, von, ja. Sind die von Marvel? Die sind von Marvel, ja. Genau, modelliert, sage ich mal. Passiert es da, dass da einfach mal einer von den Helden draufgeht? Also in den Comics, glaube ich, ja. Da sterben ja am laufenden Band tatsächlich Helden. Okay. Was in den Filmen passiert ist, ist tatsächlich der Film Civil War, wo sich die Avengers bekriegt haben gegenseitig. Da haben sich ja zwei Gruppen gebildet und haben sich halt bekriegt. Ich weiß nicht mehr worüber, weil ich den Film nicht gesehen habe, weil das mich irgendwann zu sehr gelangweilt hat. Zu viel Marvel irgendwie. Aber ja, das wäre natürlich auch spannend, wenn auf einmal, keine Ahnung, Trupp Gideon gegen Trupp Liliana ankämpft. Ja, und, kann ich mir vorstellen. Oh, wo ich jetzt überlege. Es gibt ja eine Karte, den Demonic, Demonic Tutor? Nee, das den ist der gibt's, alte. Ja. Warte mal, was? Nee, Diabolic Tutor. Den gibt's auch, aus Kaladesh, mit dem Artwork, wo eben Liliana Chandra was zuflüstert. Ja, stimmt. Da könnte natürlich, wenn ich so drüber nachdenke, da könnte natürlich viel passieren. Und Amon Kett ist ja eigentlich perfekt, um irgendwie die Justice League mal ein bisschen auseinanderzutreiben. Durchaus. Ich meine, Nicole Bolas ist ja nicht umsonst der Big Bad Evil Guy in Magic. Der Typ kann dir einfach die Essenz entsaugen. Der Typ ist einfach nur übel. Aber ja, machen wir weiter mit der Karte. Oath of Ajani. Legendary Enchantment natürlich, wie alle anderen Oaths auch. Erstmal zum Effekt. Wenn dieses Oath das Spielfeld betritt, kann man einen +1/+1 Counter auf jede Kreatur stecken, die man kontrolliert. Des Weiteren, alle Planeswalker-Spells, die man castet, kosten ein generisches Mana weniger. Ist cool. Jetzt kommt das Krasse. Ist cool. jetzt kommt das Krasse. Dieser Oath kostet nur 2 Mana. Alles klar. Heißt, Turn 4, Oath of Ajani, pumpen wir mal schön unsere kleinen Kreaturen, die wir vielleicht noch auf dem Feld haben, und noch eine Liliana, weil das ja nicht genug war. Wenn wir natürlich das Mana dafür haben. Ich meine, das ist ja Epsan-Farben dann. Wir brauchen hier gar nicht mit Turn 4 anfangen. Jetzt pass mal auf. Turn 1, Oath of Nissa. Oh, weil, ja. Warum auch nicht. Turn 2, Oath of Ajani. Turn 3 können wir eine Chandra Torch of Defiance spielen, ihre +1 benutzen, um 2 rote Mana zu machen, und diese 2 roten Mana bezahlen uns dann, keine Ahnung, Saheeli Rai oder die 3 Mana Nissa. Liliana. Ja, oder selbstverständlich Liliana, die eh schon richtig lächerlich ist. Und dann sind wir noch lange nicht fertig. Was wir theoretisch auch machen können, ist Turn 3, der neue Tezzeret. Der rampt ja auch dann um 1 mit seinen komischen Artefakten. Mhm, ne? Ja. Wir können dann im nächsten Turn 4, haben wir 4 Länder, können nochmal Tezzeret +1 benutzen, haben damit insgesamt 6 Mana zur Verfügung. Plus ziemlich viele Planeswalker auf dem Feld, nur mal so nebenbei. Ja, ja, ja, klar, das sowieso. Aber wenn wir dann auch noch einen Oath of Ajani haben, dann können wir im Endeffekt Planeswalker im Wert von 8 Mana in Turn 4 raushauen. Und wir haben immer noch Chandra draußen, wir haben Liliana potenziell draußen, wir haben potenziell andere Planeswalker, die da komplett das Board State zerschießen. Nur wegen dieser einen Karte. Ja. Und das stimmt, wir brauchen im Grunde genommen nur Grün-Weiß, weil durch Oath of Nissa ist uns ist einfach egal, was die Planeswalker an Mana kosten. Mhm. Und ich sage mal, wir haben ja in Standard schon recht gute Möglichkeiten, wirklich an die Karten in unserem Deck zu kommen, die wir haben wollen. Ebenso Geschichten wie, was ist es, Vessel of Nascency. Das kann ja auch Enchantments rausholen, wenn es unbedingt will. Und mit Grapple in the Past kann man leider nur Länder und Kreaturen zurückholen, wenn ich mich recht erinnere. Aber ich meine, egal wie wir es machen, wir kommen auf jeden Fall sowohl an unsere Planeswalker als auch an unsere Planeswalker-Enabler. Ja, und nicht zu vergessen, wir haben momentan in Standard tatsächlich viele Tutors in verschiedenen Formen. Ja. Das ist schon krass. Also Tutors sind ja absolute Staples in EDH. Da, sonst würde das Deck meistens einfach nicht funktionieren oder zu langsam funktionieren. Und sie sind dort gut genug, dass manche Leute es als unmoralisch bezeichnen, sie zu spielen. Ja, sollen sie halt heulen. ja, und das finde ich halt faszinierend, was sie gerade in Standard alles wieder zurückbringen. Eben Rot als Burn. Dann, klar, Planeswalker sind ja an sich jetzt momentan so ein bisschen das Gesicht von Magic. Irgendwie schon, ja. Ob zum Guten oder zum Bösen soll jeder selber entscheiden. Mir ist es persönlich wurscht. Ich spiele gern Planeswalker. Sie sind ein Teil des Spiels. Genauso wie bei dir. Du spielst gern Counter-Spells, weil du ein schlechter Mensch bist und blau spielst. Nee, aber sie sind auch ein Teil von Magic. Und wer das nicht mag, ja, muss leider damit leben. Das ist schon wahr. Ich meine, Magic ist ja auch ein Spiel, das, sag ich mal, jetzt nicht gemacht wurde, um einer bestimmten Person oder einer bestimmten Gruppe von Personen zu gefallen, sondern eben Sachen, die, sag ich mal, erfolgreich sein wollen, müssen natürlich auf eine relativ breite Menschenmenge abzielen. Ja, klar. Deswegen muss natürlich auch für jeden was dabei sein. Genau, eben auch Tutors zurückbringen. Mhm. Richtig dicke Threats durch die momentan die Eldrazi-Titanen. Ja. Unter anderem. Ja, also momentan finde ich Standard tatsächlich ganz angenehm. Standard ist zwar ziemlich schnell geworden, zwar noch nicht bei weitem nicht so schnell wie bei Karns mit den Fetch-Ländern, was nur noch absurd war, aber trotzdem geht es wieder in eine Richtung, wo es wieder mehr Tempo aufnimmt, was ich auch nicht schlimm finde. Also ich will bei einem Turnier nicht irgendwie bei Turn 20 sitzen, also während ich entweder selber spiele oder mir das anschaue, Turn 20 und da passiert nichts, weil ein Boardstall ist. Und man einfach nicht durchkommt. Ja, das war so eine Sache, die habe ich ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, an den Band Company Mirrors gehasst beim Zuschauen. Es ist so oft passiert, dass beide Spieler einfach irgendwie ihr Zeug auf dem Spielfeld hatten und keiner wollte wirklich was machen, weil, was ist, wenn der Gegner ein Collected Company hält, ich will eine Kreatur spielen und dann spielt er seinen Coco und kriegt dann, was weiß ich, Reflector Mage und Spellquelle und dann bin ich voll am Arsch. Ja, also ja, das Thema hatten wir, glaube ich, schon mit Coco und wie ätzend das war. Genau. Auf jeden Fall Oath of Ajani. Krasse Karte zu krassen Kosten. Wird sich noch zeigen. Ich werde auf jeden Fall damit rumexperimentieren, was ich da jetzt alles damit machen kann. Ich habe momentan immer noch meinen Mardu Planeswalker Control. Jetzt bauen wir mal zusammen, weil wir sind ja dieses Jahr auf 2 Turnieren. Mhm. Eins davon ist ein Limited-Turnier in Bologna, meine ich. Und das Standard-Turnier müsste in Turin sein. Da müsste ich aber nochmal genau nachschauen. Und für das Standard-Turnier will ich schon gut vorbereitet reingehen. Ich will meinen Namen auf den besten 100 haben. Das wäre natürlich cool, ja. Ja, und so ein Turbo-Planeswalker. Oder wie haben wir das genannt? Doch, Turbo-Planeswalker. Ja, Turbo-Planeswalker. Das wäre schon ziemlich nice. Kann ich mir vorstellen. Ja. Aber gut, hast du noch irgendwas zu sagen? Habe ich noch was Ajani? Zu Oath of Ajani zu sagen? Ja, doch, in Theorie schon. Also, das Interessante bei Oath of Ajani ist, dass die Karte nicht unbedingt nur, sag ich mal, sehr Planeswalker-zentrische Strategien pusht, sondern, was sie auch machen könnte, meiner Meinung nach, ist, dass sie das Green-White-Token-Stack aus Shadows over Innistrad zurückbringt. Ich meine, wir haben immer noch Gideon, wir haben die 3-Mana Nissa. Wir werden jetzt in Aether Revolt ein paar Karten dazukriegen, die aktiv sehr schön mit Tokens arbeiten. Und Oath of Ajani als, sag ich mal, Anthem-Effekt für Tokens ist auch schon einiges wert. Auf jeden Fall. Auch wenn es ein Legendary Enchantment ist. Ja, ich meine, man kann sie trotzdem spielen, dann kickt es halt das andere Oath raus, aber man bekommt immer noch den ETB von +1/+1 auf alle Kreaturen. Richtig. Das ist ja genau dasselbe wie bei Oath of Nissa. Deswegen hatte man die ja viermal drin, weil ihr ETB-Effekt gut ist. Ganz genau. Aber ich denke, sonst gibt's eigentlich erstmal zu Oath of Ajani nichts mehr zu sagen. Und dann kommen wir jetzt zu ein paar ja, neueren Spoilern. Wobei, Schock ist auch neu, das wurde gestern Nacht erst gespoilert. Aber ist so ziemlich, finde ich, der wichtigste. Ja, schon. Ja, genau. Das ist deine Karte? Ja, die Karte, über die ich jetzt reden möchte, ist der Industrial Tower. Passend zum Namen ein Land. Und es kann das Folgende. Also man kann es tappen, um ein Colorless Mana zu seinem Mana Pool hinzuzufügen. Oder man kann es tappen und ein Leben bezahlen, um ein Mana von einer beliebigen Farbe zum Mana Pool hinzuzufügen. Aber das kann man nur machen, wenn man schon ein Artefakt kontrolliert. Also im Endeffekt eine Mana Confluence, nur halt eben mit der Artefakt Condition. Ja, ist natürlich eine Rare, muss man dazu sagen, aber ansonsten wäre das ja viel zu krass. Vor allem, denke ich mal, ist sie auch Rare wegen Limited. Ja, klar. Weil das Ding mehr als zweimal im Deck ist dann einfach nur noch gestört. Und trotzdem, schöne Karte, könnte nicht nur als Ersatz für Aether Hub dienen, falls man kein Energy-Theme spielt, sondern vielleicht sogar als Zusatz. Wenn man ein Energy-Theme spielt, dann eben noch die Industrial Tower rein. Weil ein Energy-Deck meistens sich auch mit Life so hoch pumpt, dass das Pay-One-Life einfach egal ist. Ja, also... Und Artefakte hat man auch mehr als genug. Eben, richtig. Eben momentan. Kaladesh Standard. Ja, ich meine, wir haben Vehicles, wir haben ein Haufen anderes Zeug, was man mal auf dem Spielfeld hat, so Puzzle-Knots und die ganzen Geschichten. Und wir haben natürlich auch immer noch so Karten wie Thraben Inspector. Oh ja, klar. Der Thraben Inspector. Mit dem kann man bestimmt... Also, da gibt's einige Kombos, die mir schon so überlegt habe mit dem Thraben Inspector, die momentan einfach wieder total gestört sind und ihn schon wieder zu einem der besten One-Drops machen im Standard. Ja, ist halt einfach eine gute Karte. Ja. Ja, können wir gleich weitermachen. Es gibt fünf, ich nenne sie mal Chiefs, also so fünf Hauptfiguren, denke ich mal, in der Revolte. Ja. Einer davon ist Baral, Chief of Compliance. Oh boy. Und der Typ ist, ja, oh boy, da sagst du es. 2 Mana, 1 davon blau, 1/3, Legendary Creature natürlich. Instant and Sorcery Spells you cast cost 1 less to cast. Oh so. Yeah. Der Typ macht einfach Counterspells noch ekliger, indem er zum Beispiel Disallow für 2 Mana, also im Grunde genommen ein Counterspell in Standard. Ja, mal jetzt, so nebenbei. Jetzt pass mal auf. Das ist ja noch gar nicht der krasse Part. Oh ja, die zweite Klausel. Ja. Hängt zusammen mit Counterspells. Richtig. Denn immer, wenn ein Spell oder eine Fähigkeit, die man selbst kontrolliert, einen Spell countert, darf man looten. Ja, zieh eine Karte, schmeiß eine Karte ab. Ja, man wird extremst belohnt, wenn man eklig spielt. Geil. Oh Mann. Also, mal abgesehen davon, dass, wie gesagt, wir jetzt dann einfach die Karte Counterspell in Standard haben mit dieser Karte im Spiel. Ja. Nämlich eben Disallow für 2 Mana. Sogar noch ein bisschen besser. Counterspell mit Stifle obendrauf. Ja. Man wird auch noch belohnt dafür, dass man das macht. Ist doch nice. Was soll das? Vor allem noch so ein guter Buddy für 2 Mana, 1/3, stirbt nicht an Schock. Richtig, das ist unglaublich wichtig. Ja, und dann, genau. Man kann gut mit ihm blocken, wenn man unbedingt will. Ah, das ist eine Sache, die ich eigentlich vorher noch bei dem Schockteil sagen wollte, aber leider vergessen habe, deswegen mache ich es jetzt. Schock wird tatsächlich insofern wichtig für Standard, als dass es eine Art, sag ich mal, Baseline für gute Kreaturen geben wird. Denn irgendwas, was einfach easy an Schock stirbt, wenn Schock wirklich viel gespielt werden wird, wird dadurch automatisch ein bisschen weniger wert sein. Also ich kann fast garantieren, dass Schock mindestens im Sideboard landet, wenn man rot spielt. Klar. Also man braucht einfach eine schnelle Antwort auf solche Sachen. Deswegen spiele ich ja ein Sideboard Gideons, weil mein Deck ist zwar ein Control-Deck, das heißt, ich brauche nicht schnell spielen, aber wenn ich schnell spielen muss, kommt er ins Spiel. Jo. Das waren ganz schön viele Spiele auf einmal. Schon. Egal. Ja, die Chiefs sind heftig. Er ist einer der heftigeren. Mhm. Also. Ah ja, man musste vielleicht dazu erwähnen, zu jedem dieser fünf, ja, ich sag mal, Anführer gibt es eine Expertise. Also Yahinis Expertise war ja das erste Gespoilerte, von ihr gibt es auch eine Karte. Jo. Können wir vielleicht vorwegnehmen, wir haben sie jetzt nicht in den Top-Spoilern, weil ehrlich gesagt haut die mich nicht so um. Sie ist ganz nett. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass die im Limited richtig fies ist, aber Constructed, dafür ist Schwarz in anderen Bereichen viel zu stark, als dass sie wichtig sein könnte. Ich kann mir vorstellen, dass sie gut ist, wenn man unbedingt ein Sacrifice-Outlet braucht, denn das ist eine ihrer Fähigkeiten und kostenlos sacrificen kann man ja durchaus abusen. Ich meine, wir haben ja das Black-Green Aristocrats-Deck gesehen in Standard. Das hatte ja sogar Luis Scott Vargas bei der Pro Tour gespielt. Und das hat ziemlich gut gespielt, aber jetzt, wo halt eben Dragons und Origins raus sind, ist das kostenlose Sacrifice-Outlet so ein bisschen verloren gegangen. Vielleicht könnte eben Yahini selbst diesen Spot wieder füllen. Ja, teuer ist sie ja auch nicht. Also die Chiefs selber sind teilweise wirklich richtig günstig. Mhm. Das könnte natürlich. Also sowas macht Karten auch spielbar, wenn sie günstig genug sind, dass sie irgendwie doch zum Zuge kommen, weil ja. Ganz ehrlich, eine Karte für 6 bis 8 Mana im Standard, wenn sie nicht eine absolute Bombe ist. Warte mal, ist Zulaport Cutthroat noch in Standard? Ja, das ist, glaube ich, nämlich Battle for Zendikar, meine ich. Shit. Oh, shit. Das heißt, das Aristocrats-Deck ist wieder am Start. Autsch. Weil wir haben auch eben so Geschichten wie Blisterport noch. Wir haben diese ganzen kleinen Servo-Artefakte, die sonst nichts wert sind. Wir haben Zulaport Cutthroat. Das Einzige, was wir halt nicht haben, ist Collected Company. Zum Glück. Ja, ja, klar, zum Glück. Aber ich bin mal gespannt zu sehen, ob man Cryptolith Rite Aristocrats tatsächlich mit, sag ich mal, noch ein paar anderen Karten, die wir vielleicht später sehen werden, in Standard spielen könnte. Ja, das, darüber habe ich aber noch gar nicht nachgedacht, aber ja, wir werden das sowieso sehen. Spätestens bei der Pro Tour, wenn da wieder die gestörtesten Decks rauskommen. Und ich glaube, dieses Mal wird ziemlich viel passieren in der Pro Tour. Ja. Irgendwas muss einfach broken sein. Ja. Genau. Ich glaube, das war's dann auch zu Baral. Man kann vielleicht noch kurz auf ihn in EDH eingehen, denn da ist er auch einfach ein richtig cooler Bursche. Ich habe ein paar Leute gesehen, die gesagt haben, dass er eben den Baby Jace, Jace Vryn's Prodigy, als Mono Blue High Tide Commander ablösen könnte. Aber das sehe ich ein bisschen anders. Ich glaube nicht, dass er den ersetzen wird, sondern dass er einfach nur als eine Kreatur in den 99 Karten, die man im Deck hat, in vielen verschiedenen EDH-Decks unglaublich gut sein wird. Natürlich, Instant und Sorcery Spell ist günstiger, plus man wird belohnt, wenn man countert, was man im Blau sowieso die ganze Zeit macht. Und Karten ziehen bzw. looten in EDH ist ja das A und O fast schon. Also ich werde ihn auf jeden Fall in Yidris spielen. Ich werde ihn auf jeden Fall in einem Asami-Deck, das ich gerade am Brewen bin, spielen. Und für Teferi wird er wahrscheinlich nicht gut genug sein, weil ich da hauptsächlich Artefakte spiele, aber all around ist er einfach in EDH richtig nice. Yep. Genau. Machen wir weiter. Der nächste Chief, sagen wir mal, nur ist er kein Chief. Moment, dafür habe ich was. Come on and SRAM. Verstehe ich nicht. Ja, der Kerl heißt SRAM. Ja. Und dann von Space Jam, come on and slam and welcome to the jam. Oh yeah. Oh yeah. Haben wir schon wieder einen Titel für unseren Cast. Machen wir weiter. SRAM, Senior Edificer. Wir haben extra nachgeschaut, wie das ausgesprochen wird. Richtig. Wieder 2 Mana, also natürlich Legendary Creature. 2 Mana, 2/2. Der einzige Effekt von ihm und wahrscheinlich auch einer der besseren Effekte. Whenever you cast an Aura, Equipment or Vehicle Spell, draw a card. Wichtig dazu noch, er ist ein Dwarf, das heißt, er spielt wunderbar mit dem Zwergenanführer von Kaladesh selber, der Rot-Weiße. Dipala? Genau, Dipala. Also praktisch ein Dwarf-Vehicle-Deck wäre mit ihm eigentlich ziemlich nice. Vielleicht nicht, natürlich nicht im in der Top-Meta, aber wäre bestimmt ein cooles Casual-Deck. Lass mich dir eine Frage stellen. Ja. Hast du schon mal von einem Deck mit dem Namen Cheerios gehört? Das klingt schon sowas von dumm. Ist es auch. Also, um kurz zu erklären, der Name Cheerios kommt daher, dass früher in Magic viele Decks nach irgendwas, was mit Frühstück zu tun hatte, benannt wurden. Da gibt es auch so Geschichten wie Cephalid Breakfast oder Eggs. Wobei Eggs ein bisschen anders ist, aber es gibt auf jeden Fall einen Haufen verschiedene Sachen, die irgendwas mit Frühstück zu tun hatten. Und Cheerios ist insofern wichtig, als dass da ein O im Namen ist und dieses O wurde als Null geschrieben. Der Grund dafür ist, dass Cheerios ein Deck ist, das mit Pure Steel Paladin, der im Endeffekt fast das gleiche wie SRAM macht, lauter Null-Mana-Equipments gespielt hat, die es ihm dann erlaubt haben, durch sein ganzes Deck durchzuziehen. Mit SRAM hat man ab jetzt in Modern die 5. bis 8. Version von Pure Steel Paladin. Oh, okay, klar, ich kenne mich jetzt in Modern nicht so aus, aber oh, das heißt, man zieht einfach komplett so durch sein ganzes Deck eigentlich. Ununterbrochen. Oh ja. Oh mein Gott. Ich bleib trotzdem bei meinem Dwarf-Vehicle-Deck im Casual-Format. Ja, klar. Ich glaube, ich baue mir eins, cool. Einfach weil es cool ist und es ganz gut passt. Aber ich habe gestern Nacht schon so ein bisschen rumgebrewt, auch für EDH mit ein paar Leuten, mit ihm als Commander. Und theoretisch kannst du Cheerios auch in EDH spielen. Oh nein. Also das Deck gewinnt Turn 5 bis 6, was für ein Mono-White-Deck bis jetzt unerreicht war. Okay. Was ist eigentlich los mit euch? Ja, es ist halt nice. Spoiler-Season. Ja, ja. Ja, machen wir einfach weiter mit dem nächsten Anführer. Okay. Ja, bevor das ausartet. Ja, aber dazu sind wir ja da. Das muss ja ausarten. Ja, warte mal. Haben wir den roten Anführer? Nein, bis jetzt noch nicht. Wir haben auch gar nicht die rote Expertise. Ja, richtig. Und ich glaube, das ist sehr story-relevant und wird auch erst zum Ende der Spoiler-Season kommen. Ich habe da nämlich so eine Vermutung. Schon wieder Pia? Ja. Gab's die nicht schon in Kaladesh? Ja, aber also irgendwie war da ja die ganze Storyline mit, dass Pia von Tezzeret gefangen genommen wurde. Ja. Und jetzt fängt die Revolte an und ich kann mir vorstellen, dass im Endeffekt jetzt die ganzen Gatewatch-Nerds Pia irgendwie, keine Ahnung, aus der Zelle holen oder so und dann zetteln sie halt ihre tolle Revolution an, weil sie halt irgendwie Tezzeret nicht so geil finden. Boah, was könnte dann Pias Expertise sein? Ich meine, der Part, also Pia und Kiranala, ja. Genau, hatten ja den Effekt, dass sie Thopter generieren und sie rumschleudern können. Richtig. Pia Nala selber, glaube ich, erzeugt auch Thopter, ja. Oder Servus, ich weiß nicht mehr, aber sie erzeugt auch Artefakte. Sie macht Thopter. Der Platz ist aber schon weg in der Expertise, denn das weiße Expertise, ja. Macht es schon. Ja, es gibt auch, verdammt, wie heißt die Karte? Fateful Showdown? Ja. Die im Endeffekt so ein bisschen Wheel of Fortune-Effekt ist. Das heißt, vielleicht könnte irgendwas in die Richtung gehen. Boah, was richtig nicht schlecht wäre. 4 Mana, Pierce Expertise, Sorcery. Werf deine Hand ab, zieh 7 Karten und dann halt die Free Claws. Also die 3 Mana oder weniger, ja. Das ist nämlich... Das wäre dann tatsächlich einer der stärkeren Expertise-Karten. Das wäre richtig sick. Also ich bin mir 100% sicher, dass sie keinen Wheel of Fortune mehr printen, auch nicht bei 4 Mana. Und zwar allein schon aus dem Grund, dass ich spielen würde. Ja. Ja, oh Mann. Machen wir einfach weiter. Rishka, Pima Renegade, wer auch immer das der Typ ist, irgendein Elf-Druide, irgendein so ein, keine Ahnung. Veganer, nenn ich's mal. Diese Elfen. 3 Mana, 2/2. Wenn er aufs Spielfeld kommt, dann darf man +1/+1 Counter auf bis zu zwei Kreaturen, Target Creatures, draufpacken, also auf ihn selber auch. Und seine zweite Klausel besagt, alle Kreaturen, die man kontrolliert, die Counter haben, haben Tap ein grünes Mana. Also erzeugen ein grünes Mana. Joa. Es ist... in erster Sicht scheint es vielleicht nicht so stark. Aber wenn man weiterdenkt, eben mit Cryptolith Rite, einer Karte, die wir ganz... Gut. Also Paradox Engine, was wir noch zum Schluss durchdiskutieren werden, bis zum geht nicht mehr. Plus auch noch das Thema, dass Grün-Weiß eben ein Token-Stack ist, mit Countern, ja, ist der Typ wahrscheinlich, wenn es dieses Deck gibt, eine Kernkarte, die einfach dafür sorgt, dass man seine ganzen Spells wirken kann, ohne Probleme. Lass mich dir ein mögliches Szenario geben. Jawohl. Turn 2, Author of Ajani. Oh nein. Fängt schon wieder damit an. Turn 3, Nissa, man macht einen Token. Welche Nissa? Die 3-Mana-Nisse. Die aus Zendikar? Voice of Zendikar, ja, genau. Macht einen Pflanzentoken. Turn 4, man spielt Rishka, gibt der Pflanze einen Counter und ihm selbst. Turn 5, ach, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, wo ich damit hingehe, aber auf jeden Fall, es ist Grün-Weiß, es gibt Counter. Grün-Weiß ist stark in Tokens mit Gideon, what the fuck. Gideon, Nissa und ihm, der auch noch Counter gibt und einem Haufen Tokens und dann einem Haufen Mana und einer Karte, zu der wir jetzt gleich übergehen können. Oh, war das smooth. Rishkas Expertise. Ja, denn seine Expertise ist unter anderem eine der stärkeren, auch wenn es vielleicht erstmal nicht danach ausschaut. Vor allem, weil sie 6 Mana kostet. Was gar nicht so ein Drawback ist, denn dadurch ermöglicht sie uns ja, ein Spell mit 5 CMC oder weniger einfach free zu casten. Das darf man niemals vergessen bei den Expertisen. Sein Effekt, ganz einfach, man darf Karten ziehen, gleich der Anzahl an der größten Power von den Kreaturen, die man kontrolliert. Also hat man irgendwas mit 4 Power, darf man 4 Karten ziehen. Hat man Emrakul auf dem Feld, darf man 13 Karten ziehen. Ja. Aber, also Emrakul ist richtig nice, aber haben wir ja vorhin schon diskutiert, ziemlich win more. Wenn du Emrakul auf dem Feld hast, hast du meistens gewonnen. Aber lass mich dir ein etwas realistischeres Szenario geben. Tu das. Gideon auf dem Feld. Schon wieder Gideon. Gideon +1. Er wird ein 5-5 Dude. Du castest Rishkas Expertise, ziehst deine 5 Karten und haust dann von diesen 5 neu gezogenen Karten das beste Ding raus, das du findest. Stimmt. Man zieht nämlich zuerst Karten und dann kommt die zweite Klausel, you may cast. Und holy das shit. Macht die Karte richtig krass. So weit habe ich gar nicht gedacht. Also, das ist ja einfach nur noch nur noch sick. Vor allem, wenn man jetzt mal, klar, win more mit Emrakul, aber wenn man irgendwas Dickes hat, wie ein Vergerous Gearhulk, der 8-8 ist, wenn man ihn selber gepumpt hat, zieh 8 Karten und unter diesen 8 Karten muss irgendwas Dickes sein. Vielleicht noch ein Vergerous Gearhulk. Und dann, dann wird's sahnig. Ja. Und wir haben immer noch nicht unsere Paradox Engine erwähnt. Ja. Die wir also noch am Ende erwähnen werden. Also jetzt mal, ohne Scheiß, wie froh bist du jetzt gerade in diesem Moment, dass du schon Gideons hast? Sehr froh. Oh fuck, Alter, die werden spiken ohne Ende. Und ich habe nur 2. Ich sollte mir wohl noch 2 besorgen. Das wäre nicht verkehrt. Einfach nur, um sie dann zu verticken. Shit. Also wenn man mit einem Playset Gideons in Aether Revolt reingeht, dann hat man auf jeden Fall schon mal nichts falsch gemacht. Selbst wenn man das nicht mehr spielt oder das sich rausstellt, dass es nicht so gut ist, wenn man sich schnell genug los wird. Perfekt. Gideon, also ich will jetzt nicht irgendwie so einen Blödsinn sagen, wie ich esse einen Schuh, wenn nicht, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Gideon auch weiterhin einfach nur noch richtig krass sein wird in Standard. Der Typ ist einfach gut. Punkt. Der Typ ist einfach eine richtig gute Planeswalker-Karte, die absolut keine Drawbacks hat. Richtig. Machen wir weiter. Eine Karte, die jetzt vielleicht in Standard nicht so relevant ist im Constructed, dafür im Limited wahrscheinlich, oder wobei, ja. muss man mal... Ein bisschen ruder ich mir zurück. Die Karte ist einfach gut. So. Das auf Ob jeden man sie Fall. In Standard spielen kann, keine Ahnung. Limited könnte es eine Bombe sein, je nachdem, wie sehr man eben diese Revolt-Mechanik benutzen kann. Solemn Recruit. 3 Mana, 2 davon weiß. Ein Dwarf Soldier. Das heißt, das Ding könnte in meinen Zwergen-Vehikeldeck reinkommen. Double Strike mit 2-2. Das besagt, Revolt ist eine Mechanik, die, wir können vielleicht kurz erwähnen, Revolt grundsätzlich triggert am Ende des, also im Endstep. Nee, Revolt kann irgendwann triggern, aber das funktioniert so. Achso, at the beginning of your Endstep ist gar nicht normal. Nee, das gehört nicht zu Revolt. Sondern Revolt ist im Endeffekt eine sozusagen extra Condition, die üblicherweise beim Casten des Spells erfüllt sein muss, hier halt im Endstep, die den Spell besser macht, wenn ein Permanent in diesem Zug das Spielfeld verlassen hat. Genau. Und in dem Fall ist es bei Solemn Recruit so, wenn ein Permanent das Spielfeld verlassen hat in diesem Zug, bekommt er einen +1/+1 Counter. Und allein schon ohne Counter ist eine 2-2 mit Double Strike für 3 Mana gut. Man castet sie meistens sowieso so, dass sie gleich +1/+1 bekommt. Das heißt, sie ist eine 3-3 mit Double Strike. Ja. Wenn es so weitergeht und sie nicht schnellstmöglich entfernt wird, dann wächst die ziemlich krass. Ja. Es gibt ein Problem, das ich mit dieser Karte sehe, auch für Limited, und das ist, dass sie eben den vorher erwähnten Schocktest nicht besteht. Ja, das stimmt. Natürlich, die stirbt einfach. Wenn sie aufs Spielfeld kommt, stirbt sie, wenn Schock kommt. Denn es triggert erst zum Endstep. Ja. Aber das ist auch wirklich das einzige Problem bei der Sache. Sonst ist das eine sehr, sehr coole Karte. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir in Schwarz-Weiß Limited so ein bisschen diese Sacrifice-Geschichte sehen können. Und dass das eine der Hauptfarbkombinationen für eben die Revolt-Taktik wird. Vielleicht können wir noch nebenbei erwähnen, wir machen nächste Woche auf jeden Fall, weil da ja die Spoiler durch sein müssen, weil ja dann der Pre-Release kommt, werden wir auf jeden Fall die Ruf zu den Waffen-Folge aufnehmen, also der Guide zum Draften. Jo. Da bin ich auch gespannt, was da für Comments noch rauskommen, weil im Grunde genommen eigentlich ist so gut wie alles schon gespoilert, was relevant ist. Der ganze Rest sind eigentlich irgendwelche Comments, die noch hinterhergeschmissen werden, einfach um das Set zu füllen. Ich glaube, 20 Karten vom Set sind einfach nur Länder, plus minus, und also halt Standardländer, die einfach neues Artwork bekommen, vielleicht. Nee, bekommen sie neues Artwork? Ich glaube, die kleinen Sets haben einfach nur die alten Länder drin. Aber gehören sie dann trotzdem zu dem Set dazu? Das weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Egal, auf jeden Fall haben wir eigentlich das meiste schon gesehen. Es fehlen nur noch ein paar Karten, eben der rote Chief mit dem Expertise davon. Ja gut, wobei man dazu sagen muss, die eher unauffälligeren Commons sind ja auch sehr wichtig eben für Limited. Halt weniger für Constructed. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall den vollen Spoiler sehen, bevor wir dann wirklich irgendwas über die Limited-Archetypen sagen können. Ja klar, nicht, dass da jetzt eine Limited-Bombe kommt in Common, die natürlich so an sich einfach scheiße ist, aber Limited einfach nur noch reinhaut. Genau. Aber machen wir weiter. Ja, die Karte, die überlasse ich dir, denn ich habe keine Ahnung von Modern. Ja, ich auch nicht so viel, aber doch genug, um zu sehen, dass diese Karte ziemlich krass sein könnte. Meiner Meinung nach zumindest. Renegade Rallyer. Eine 3 Mana, 1 davon grün, 1 weiß, 3-2. Wohlgemerkt besteht nicht den Schocktest. Mit Revolt. Wenn er ins Spiel kommt und eben wenn Revolt triggert, also irgendein Permanent in diesem Zug, das wir kontrollieren, halt das Spielfeld verlassen hat, dann darf man mit Renegade Rallyer eine Permanent-Karte aus dem eigenen Friedhof mit Mana-Kosten 2 oder weniger zurückbringen. So, in Modern ist Absent tatsächlich ein Deck. Mit, was spielen die alles so mit 2 Mana oder weniger? Mana-Dorks natürlich. Sie spielen Tarmogoyf, Scavenging Ooze, Stoneforge Mythic. Der ist gebannt. Der ist gebannt? Ja, der muss gebannt sein. Okay. Es gibt auf jeden Fall eine Menge Karten mit CMC 2 oder weniger. Eigentlich fast so ziemlich die meisten Kreaturen, die dieses Deck spielt. Und Revolt triggern, jetzt mal so nebenbei, in irgendwelchen Formaten die Fetchlands haben, ist das einfachste Ding der Welt. Denn da heißt, da steht ja nicht irgendwie Creature oder Creature or Artifact oder irgendwie sowas, sondern Revolt triggered by Permanence. Das heißt, wir können das triggern, indem wir einfach ein Fetchland opfern und uns irgendeins von unseren Ländern holen. Und dann ist Revolt einfach nur noch Value. Das heißt, man kann es sich in Modern problemlos in diesem Absent-Deck erlauben, sowas zu machen wie, ja, hier ist mein Tarmogoyf, ich weiß, du kannst den blocken oder irgendwie anders töten mit einer Blessed Alliance oder so. Man geht rein mit dem Tarmogoyf, der Tarmogoyf stirbt, man ist nicht traurig, crackt sein Fetchland, fixt sich dabei noch das Mana, spielt eine Renegade Rallyer und oh shit, der Tarmogoyf ist wieder da. Yep. Ja, zwar keine Ahnung von Modern, immer noch nicht, aber das klingt krass. Ja, und um es noch ein bisschen krasser zu machen, warum gehen wir nicht wieder zu EDH über? Denn jeder liebt Infinite Combos, ich insbesondere. Bäh. Und der Mann kann sehr leicht Infinite gehen. Also, was brauchen wir? Wir brauchen ein Sacrifice Outlet. Was wird gerne gespielt? Ashnod's Altar, Viscera Seer, die ganzen Geschichten. Phyrexian Altar vielleicht auch noch. Wir brauchen den Renegade Rallyer. Wir brauchen entweder Saffy Eric's Daughter oder Animate Dead. Und wenn wir diese drei Sachen haben, dann können wir theoretisch diese Kreaturen die ganze Zeit loopen. Denn sowohl mit Saffy Eric's Daughter als auch mit Animate Dead können wir den Renegade Rallyer immer wieder zurückbringen. Und dann können wir ihn wieder opfern, eben mit unserem Sacrifice Outlet. Und dann können wir mit dem Renegade Rallyer wieder Saffy Eric's Daughter oder Animate Dead zurückbringen und so weiter und so fort. Wenn wir dann irgendwie noch einen Blood Artist oder einen Zulaport Cutthroat oder was weiß ich auf dem Feld haben, dann ist das offiziell Infinite. Infinite Damage, Infinite Life Drain, was auch immer man möchte. Und ja, ist cool. Naja, Infinite Combos. Immer noch. Bäh. Aber gut, ein Teil von Magic und deswegen rege ich mich nur zur Hälfte auf. Genau. Oh, die nächste Karte. Das ist, diese Karte ist, ganz ehrlich, weder stark noch irgendwie relevant, aber sie ist einfach so cool. Siege Modification. 3 Mana, 2 davon rot, Enchantment Aura, Enchant Creature or Vehicle. Eigentlich will man damit ein Vehikel enchanten, natürlich. Ja, klar. As long as enchanted permanent is a vehicle, it's a creature in addition to its other types. Das heißt, diese Vehicles müssen nicht mehr bemannt werden, weil sie einfach von dieser Aura schon bemannt sind. Und enchanted creature gets +3/+0 and has first strike. Oh. Ja, warum ich diese Karte cool finde, weil es einfach vom Artwork her es ist einfach der Fleetwheel Cruiser. Also eigentlich wahrscheinlich so ein Sportwagen aus Kaladesh. Mit einem Rambock obendrauf ist. Ja, das ist schon sehr nice. Mir ist aber gerade was aufgefallen. Wir haben nämlich eine Karte in diesem Set. Der Consulate Dreadnought. Für 1 Mana ein 7-11 Vehicle, das dafür halt Crewkosten 6 hat. Das sehe ich gerade auch. Mit der Siege Modification haben wir einfach spätestens Turn 3 einen 7-11, eine 10-11 First Strike, die fertig ist zum Angreifen. Läuft. Was ist nur los? Ja, also das Flavor ist natürlich da ein bisschen schlecht, weil die Siege Modification ist natürlich von der Revolutionspartei, sage ich mal, während der Dreadnought von eben dem Konsulat und Tezzeret und seinen Boys kommt. Aber wen interessiert das Flavor, wenn man einfach mal eine 10-11 First Strike haben kann? Für 1 Mana? In Turn 3 spätestens, die noch angreifen kann, Turn 3. Ja. Ich glaube, ich werde mir dieses Dwarf-Vehicles-Deck bauen. Einfach nur vor den Lulz. Wenn ich damit spiele und keiner erwartet, dass einfach Turn... Dann landet das Ding Turn 1, sieht, oh Gott, 7-11, aber Crew 6. Okay, keine Ahnung, was er damit machen will. Siege Modification. Tschüss. Ja, das ist schon nice. Oh mein Gott. Ja. Cooles Ding. Ich denke, wir können dann weitermachen, oder? Ja. Die nächste Karte ist eine, die ich persönlich sehr cool finde und der ich, als ich sie gesehen habe, den Namen Elektrobob gegeben habe. Okay, Elektrobob, alles klar. Wir kennen ja alle den Dark Confidant, auch bekannt als Bob. Eben eine 2-1 für 2 Mana, eins davon schwarz. Zieht dir in deine Upkeep eine Karte und du verlierst Leben, entsprechend der CMC von der Karte. Was wir jetzt hier haben, ist eben der Elektrobob. Und Elektrobob, das werdet ihr gleich sehen, warum. Der Glintsleeve Siphoner. Auch wieder 2 Mana, eins davon schwarz, 2-1 mit Menace. Immer wenn er ins Spielfeld kommt oder angreift, kriegt man 1 Energie. Am Anfang der eigenen Upkeep darf man 2 Energie zahlen. Wenn man das macht, zieht man eine Karte und verliert ein Leben. Also, Elektrobob. Ja. Wir haben ja, um das vielleicht mal aus der taktischen Sicht mal zu besprechen, wir haben eine ganz wichtige Karte in Schwarz einfach verloren, die sau stark war, und das ist immer noch Read the Bones. Ja. Das heißt, wir haben zwar mit Live Fast, ja, mehr oder weniger guten Draw-Spell in Schwarz, aber Schwarz ist im Ziehen nicht mehr so gut. Das ist richtig. Und diese Karte könnte, wenn Schwarz ein gutes Energy-Theme bekommt, oder gute Energy, wie heißt es nochmal? Support? Support, genau. Dann könnte das, ja, wieder ein bisschen Aufschwung bringen. Ja, pass mal auf. Ich stelle mir das wie folgt vor. Ich weiß, wir hatten es schon ein paar Mal, aber Grixis Control. Ich dachte, du kommst jetzt mit Gideon. Nee. Da hätte ich mich jetzt gewundert, was will er jetzt mit Gideon? Oh Gott. Nee. Grixis Control. Das altbekannte. Macht's besser. Wir haben Harnessed Lightning, Aether Hub, Glimmer of Genius, Torrential Gear Hulk, Disallow, Baral und vielleicht noch irgendeine andere Geschichte oder zwei. Ich denke, da geht was. Das stimmt natürlich. Wenn man da, klar, Blau gibt einem eigentlich auch ganz gut Energie. Vor allem, ja, Harness Lightning. Ja. Und you may pay to energy. Ah, okay, das darf man natürlich nur einmal machen. Aber wer hindert einem daran, von den Viechern 2 auf dem Feld zu haben? Ja, richtig. Ja. Und im Gegensatz zu Dark Confidant ist es deutlich angenehmer, von dem hier 2 auf dem Feld zu haben. Denn dann verliert man halt mal nicht irgendwie 5 Leben pro Zug oder was in Legacy ja immer ganz nett ist, ist, wenn man Force of Will mit Dark Confidant flippt. Aber das passiert hier nicht. Bei dem verliert man einfach ein Leben, egal was für eine Karte das ist. Und deswegen glaube ich eben auch, dass der gut in Control-Decks sein wird, weil wir haben halt ziemlich teures Zeug, was wir spielen wollen, eben Torrential Gear Hulk, vielleicht den einen oder anderen teureren Planeswalker, und der Glintsleeve Siphoner kann uns eben durchaus dabei helfen, einerseits das Early Game zu überleben und andererseits uns Karten zu ziehen. Ja, genau. Und das Menace ist eigentlich auch ganz gut. Ja, wenn man mit dem einfach, man kann halt einfach fast sicher durchgehen, wenn man sieht, okay, der Gegner hat nur eine Kreatur, dann greife ich einfach mal an, weil es gibt kein, vor allem man kriegt ja von ihm auch noch Energie, wenn er angreift. Mhm. Das sichert das ein bisschen ab. Und da kann der Gegner, also da kann der Virtuous Gear halt von dem so groß sein, wie er will, der kommt durch. Das ist wahr. Und das bisschen Damage könnte es ausmachen am Ende. Ja. Machen wir einfach weiter mit der nächsten Karte, die, wo ich sie gesehen habe, wo ich den Effekt gelesen habe, wieder, was haben die sich dabei gedacht? Wheel of Invention. 3 blaue Mana, also Instant, ganz wichtig, das ist eine Instant, das macht sie nämlich so stark. 3 blaue Mana und X. So, X kann man bezahlen mit Improvise, das heißt, unsere Artefakte können uns helfen, diesen Spell zu casten. Mhm. Jedes Artefakt, das wir tappen, nachdem wir unsere Mana, praktisch unser Mana getappt haben, zahlt für 1 von diesem X. Ja, wichtig dabei, aber nur colorless. Inwiefern? Also gut, klar, die 3 blauen können wir natürlich nicht damit bezahlen, aber es geht ja nur darum, dass wir uns das X hochpumpen. Ja, denn, was wir mit diesem X machen ist, search your library for an artifact card with CMC cost X or less. Put it under the battlefield. Oh mein Gott, da haben wir unsere Paradox Engine, da haben wir unsere Aetherworks Marvel. Das ist eigentlich der, das ist dieser eine Tutor, dem eigentlich Etherworks Marvel an sich gefehlt hat, um das Ding sicher aufs Feld zu bekommen. Wenn man sagt, ja, ich ziehe das Ding einfach nicht, das Ding sorgt dafür, dass man es zieht. Und selbst wenn es schon auf dem Feld ist, dann, keine Ahnung, holt man sich anderes Zeug damit. Ja, also es gibt ja, sag ich mal, einen andersfarbigen Präzedenzfall zu dieser Karte und das ist Court of Calling. Nämlich Court of Calling funktioniert genauso, ist auch eine Instant, nur dass es Convoke hat, was insofern besser ist, als dass es auch die farbigen Mana-Kosten bezahlen kann, aber es sucht halt nach einer Kreatur und packt die aufs Spielfeld. Und War of Invention ist einfach nur richtig nice. Also vor allem, da sieht man einfach, die haben, also da sieht man einfach, dass Wizards teilweise doch ein bisschen Ahnung hat, was sie machen, denn ja, das klar. Ist einfach die perfekte Karte für das Kaladesh Standard. Total. Ein Court of Calling hätte nichts gebracht in diesen Standard oder fast gar nichts. Das wäre halt ein dicker Klopfer, der rauskommt, weil viele Karten, die man damit rausholt, bringen dann fast gar nichts, vor allem die Titanen, weil die müssen on cast sein, damit sie richtig Impact haben. Und in Wurn Invention ist perfekt und unterstützt sehr gut das Artefakt-Thema einfach. Auf jeden Fall. Und diese Karte, also ich als Teferi-Spieler in EDH, war einfach nur glücklich, als ich diese Karte gesehen habe. Ein Instant-Speed-Tutor, bei dem ich nicht mal eins von meinen Artefakten opfern muss. Und ich spiele eh schon einen Haufen Artefakte. Und das ist noch gar nicht der Anfang. Ich kann nicht nur mein Chain Veil rausholen. Jetzt wird's richtig sick. Winter Orb und Static Orb werden ja beide disabled, wenn sie getappt sind. Ich kann meinen Winter Orb und meinen Static Orb mit War of Invention tappen, um ihn dann für meinen eigenen Zug zu disablen, während er noch für alle anderen gegolten hat. Oh, Jesus. Und krieg damit dann direkt meine Win-Condition aufs Feld mit The Chain Veil. Hab wahrscheinlich einen Haufen Mana, mit dem ich Teferi casten kann. Und dann ist eh schon GG. Oh je. Ich glaube, dein Deck wird noch unspaßiger, als es sowieso schon ist. Für du deine hast, Gegner. Du hast kein. Ja, genau, für meine Gegner. Denn ich. Ich liebe es, dieses Deck zu spielen. Ja, also War of Invention, man sieht für EDH ein Augenschmaus für dich. Aber an sich auch flavormäßig einfach perfekt getroffen. Total. Für Standard. Und wahrscheinlich auch ein Schlüssel, also wirklich ein Keypiece, um bestimmte Decks einfach ein bisschen zu stärken. Weil, wie gesagt, Etherworks Marvel ist so ein. Ja, mehr oder weniger so ein 50-50-Deck. Wenn du es nicht schaffst, deine Win-Conditions irgendwie rauszubekommen, war es das einfach. Diese Karte unterstützt dich einfach ein bisschen dabei, die sagt, hey, hier, hol sie mal. Ja, das ist schon wahr. Ja. Also sehr, sehr cool. Genau, die vorletzte Karte, genau, machen wir erst die. Ja, die findest du krass. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, sie ist umso krasser. Ja. Fatal Push, ein schwarzes Mana Instant. Destroy target creature if it has CMC 2 or less. Revolt. Wir haben ja vorhin herausgefunden, Revolt ist, wenn ein Permanent das Spielfeld verlässt. Mhm. Das gilt dann für Kreaturen mit CMC 4 oder weniger. Trifft in jedem Format alles. Ja, richtig. Vielleicht, also nicht ganz in, sag ich mal, Casual oder Battlecruiser EDH, aber sonst. Fangen wir mal an bei dem stärksten Format, Vintage. Es trifft Thoughtnot Seer, es trifft Lodestone Golem, es trifft Young Pyromancer, Monastery Mentor und theoretisch, wenn man will, auch mal einen Baby Jace oder einen Snapcaster, wenn der sich aufs Spielfeld verirrt. Legacy. Oh Gott. Lassen wir Legacy aus, das sind viel zu viele Sachen. Modern. Tarmogoyf. Ja, es trifft die ganzen Geschichten, die wir vorhin erwähnt haben. Es trifft alles. Und es trifft literally alles in Modern. Also alles, was wichtig ist. Und im Grunde genommen ist alles in Modern. Moment, Modern kostet also, ja alles CMC 4 oder weniger. Ja, richtig. Es trifft nicht Gristlebrand oder Emrakul, aber jetzt mal ganz im Ernst. Ein Mana Instant Speed. Für etwas, das eigentlich garantiert liest, zerstöre Target Creature. Das Ding ist, ungelogen, merkbar besser als Doomblade. Ja klar, es trifft ja auch schwarze Kreaturen. Ja, erstmal das. Und es ist billiger. Und ja. Oh mein Gott. Und es ist Uncommon. Stimmt, im Draft werden wir das auch regelmäßig sehen. Ja, im Draft. Und das Ding wird wahrscheinlich in Foil gut was wert sein. Das kann gut sein, ja. Wie eben Blossoming Defense, was eine okay Karte ist. Aber als Foil ja dadurch, dass sie, glaube ich, im Legacy oder Modern, weiß ich nicht mehr. In Legacy und Modern, in fact. Genau, ist sie halt relevant und ist deswegen als Foil einfach mal 5 Euro wert. Ja, kann ich mir vorstellen, dass es auch bei der passiert. Eben aus genau dem gleichen Effekt, weil vor allem die Spieler von so Legacy und Vintage machen ihre Decks gerne schön und Foils spielen da eine große Rolle. Ja klar, wenn man schon viel Geld reinsteckt, warum nicht noch mehr Geld reinstecken? Richtig. Wenn man es anscheinend hat und alles ausfeulen. Ja. Also, die Karte ist nur noch wahnsinnig. Ja. Bevor wir zur letzten Karte kommen, müssen wir noch ganz kurz erwähnen, ein Reprint, der auch als Invention geprintet wird, ist der Ornithopter. Oh ja. Die 0 Mana, also 0 Mana Ornithopter mit 0-2 fliegend. Mhm. Klingt jetzt so okay und weiter. Okay, es ist ein 0-Mana-Kreatur. Das heißt, das Ding kann man, wenn man es dreimal auf der Hand hat, einfach dreimal spielen. Man kann damit ETBs triggern, man hat damit ein Artefakt auf dem Feld, man hat damit eine Kreatur auf dem Feld, man hat einen fliegenden Blocker auf dem Feld. Ja. Man kann mit der so viel Blödsinn machen. Ich glaube, die ist in irgendeinem, ich meine gelesen haben, in irgendeinem Legacy-Deck ist die gar nicht mal so unrelevant. Legacy nicht so sehr, aber in Modern Affinity ist es ein absolutes Staple. Genau, das heißt, die Invention allein schon davon oder eben ein Foil in einem neuen Artwork wird schon wahrscheinlich ordentlich an Preis steigen. Und das neue Artwork ist echt schön von Ornithopter. Vor allem der Flavortext von der Invention, wir können die vielleicht mal hermachen, ich weiß nicht, ob du den gerade kennst, ist nicht wirklich lustig. Kannst du mir vielleicht mal vorlesen? Consider all confiscated items hostile until proven otherwise. Perfekt für Ornithopter. Ah, das ist nice. Ja. Was ich auch bei dem normalen Artwork so lustig finde, die ganzen Leute, die um diesen Ornithopter rumstehen, schauen so aus, als wäre es das geilste Ding überhaupt auf der ganzen Inventors Fair. Hat das Ding nicht auch einen Flavortext? Geh mal drauf, das ist zwar eine chinesische Karte, vielleicht wurde der mit übersetzt. Nee, da geben sie uns einfach den von der Invention. Schade. Egal. Gehen wir zum Highlight über. Ja, die Karte, also wo die gespoilt wurde, habe ich dich ja direkt auf Facebook angeschrieben, einfach weil das nur noch geiler Scheiß ist. Die letzte Karte für den heutigen Tag, wir haben es vorhin schon mehrmals erwähnt, Paradox Engine. Oh mein Gott. Gott, 5 Mana. Legendäres Artefakt. Immer wenn man einen Spell castet, enttappt man alle Non-Land Permanents, die man kontrolliert. Wir geben euch mal 5 Sekunden zum Überlegen, was das bedeutet. 1. Okay, 2. Egal. Ja. Das Ding ist total gestört. Cryptolith Rite. Ja. Bedeutet im Grunde genommen, alles, was man tappt für Mana, also die ganzen Kreaturen, die man tappt für Mana, und man castet was, enttappen wieder. Ja. Sie sind wieder als Blocker, als ein Angreifer verfügbar. Sie können nochmal für Mana getappt werden. Gibt es eine Kreatur in Standard, die einfach nur Draw a Card sagt? Wichtig, nicht looten, sondern einfach nur Draw a Card, wenn man sie tappt. Nicht, dass ich wüsste. Wenn ja, dann holy fuck. Ja, weil basierend darauf habe ich mir nämlich ein EDH-Deck zusammengebaut. Natürlich mal wieder Mono Blue. Und die Idee ist im Grunde, klar, in EDH kann man seine ganzen Mana Rocks, Sol Ring, Mana Crypt und die ganzen Geschichten enttappen. Aber wir gehen noch viel, viel tiefer. Der Commander von meinem Deck ist Azami. Und was die macht, wenn sie auf dem Spielfeld ist, hat eine Activated Ability, die wichtig wörtlich sagt, tap an untapped wizard you control, draw a card. Das heißt, man kann auch sie selbst, weil sie ein Wizard ist, direkt tappen. Alle Kreaturen, die ich spiele, Snapcaster Mage, Baby Jace, Trinket Mage und jetzt dann auch noch Baral, sind Wizards. Wow. das ist eine insane Draw-Engine. Ich mache einen Haufen Mana und ich ziehe die ganze Zeit halt irgendwelche Cantrips, also Karten, die mich halt noch mehr Karten ziehen lassen. Oder einfach nur gewirkt werden, damit du deine ganzen Rocks wieder enttappen kannst. Ja. Und einfach nicht aufhörst zu ziehen und zu spellen und einfach nur zu nerven. Und das ist ja nur in EDH. Die Paradox-Engine könnte in Standard, dadurch, dass sie jetzt, sag ich mal, nur 5 Mana kostet, das heißt, das Ding kann von, jetzt mal als Beispiel, von Rishkas Expertise gecastet werden. Aus Richtig, der Hand, ja. Kann mit der Will of Invention rausgeholt werden. Ja. Für günstig Mana, sag ich mal. Wenn man richtig spielt, also ich sag mal, Blue-White, keine Ahnung, Blue-White Aggro oder irgendwie sowas, Blue-White Tempo, wenn man da genug Inspectors hat, also die Clues machen, hat man ja sowieso genug Artefakte, die man tappen kann, um beim Casten zu helfen. Ja, mit Improvise ist die Paradox Engine auf jeden Fall sehr cool. Was? Also, ich bin echt am Überlegen, mir ein Hallo Katze, Standard-Deck zusammenzubauen, das zwei wichtige Artefakte spielt. Paradox Engine und Aetherflux Reservoir. Oh, ich will einfach Storm in Standard spielen. Du mit deinem... Du versuchst schon, dass das Ding gespoilert ist. Was macht denn die Katze bitte? Die springt gerade auf die Tür hoch und versucht, aus dem Zimmer rauszugehen, glaube ich. Ist ein Zimmer drin? Kann schon sein, keine Ahnung. Egal. Ja, seit das Ding gespoilert wurde, versuchst du aus Aetherflux Reservoir ein Standard-Deck zu machen. Ja. Ich glaube, dein Wunsch wurde erhört. Es wird passieren. Jetzt reicht's aber. Ja, wir machen ganz kurz Pause. Und lassen die Katze raus. Ja, wir sind wieder da. Die Katze wollte nicht raus, sondern rein, wie es sich herausstellt. Aber das tut nicht so viel zur Sache, denn was wirklich wichtig ist, ist Paradox Engine Storm. Es wird passieren. In Standard. Bitte. Nee, also ganz ehrlich, Paradox Engine, der Name ist perfekt für dieses Artefakt. Wir haben ja auch noch Paradoxical Outcome. Und wir haben eine Menge 0- oder 1-Mana-Artefakte. Ja, eben Ornithopter. Wir können die Artefakte zwischen unseren Combo-Chains benutzen, um, falls wir es noch nicht haben, mit War of Invention Ding rauszuholen. Aetherflux Reservoir. Dann casten wir Paradoxical Outcome. Nehmen unsere ganzen Null-Mana-Artefakte wieder auf die Hand. Ziehen noch irgendwie 5-6 Karten. Spielen noch mehr kostenloses Zeug und gewinnen einfach. Mit Aetherflux Reservoir. Mit Aetherflux Reservoir. Shit. Es passiert. Ich glaube, Moment, wir haben, im Januar kommt Aether Revolt raus. Wann kommt Amon Kett raus? War das April? Wahrscheinlich irgendwie April rum. Das halt heißt, 3 Monate später. Ah, schade. Trotzdem, wenn wir auf den Game Day gehen, und da will ich ja auf jeden Fall diesmal abräumen, solltest du dir dieses Deck machen. Weil ich glaube, ja, klar. Ganz ehrlich, von mir aus lege ich für dich auch noch mit rein, dass du die Karten noch irgendwie bekommst, die da dazugehören. Nee, bitte mach dieses Deck. Beim nächsten Game Day, da ist es schon gelockt. Ich werde, so gut ich kann, versuchen, irgendwas mit Paradox Engine und Aetherflux Reservoir und von mir aus auch noch Cryptolith Rite zusammenzustellen. Das einfach muss passieren. Einfach nur, damit die Leute sich denken, was geht ab? Aber vor allem, damit sie sich mal endlich bei uns beiden denken, was geht denn mit den beiden ab? Weil beim letzten Game Day hatte ich ja meinen Mardu Planeswalker Control, was nicht existent ist in der Meta. Also dieses Deck habe ich nirgendwo anders gesehen. Wir haben das ja selber gebaut. Jo. Und einer, wo ich dann auf einmal 5 Planeswalker auf dem Feld hatte. Also wirklich, ich habe, glaube ich, mit irgendeinem Effekt, ich hatte Chandra schon draußen, also die neue, ja. Und habe mit irgendeinem Discard-Effekt dieselbe Chandra eben von der Bibliothek gemillt. Und dann hat sich der Typ gedacht, Ach, du hast noch eine drin. Und dann habe ich meinen fünften Planeswalker gespielt und so, was geht eigentlich ab mit dir? Nice. Hast du zu viel Geld oder was? Und ich dachte, keine Ahnung. Tja. Er war auf jeden Fall sehr überrascht. Ja, aber ja, Paradox Engine. Wie gesagt, perfekter Name für dieses Artefakt. Es ist ja, mehr als paradox, was dieses Ding macht. Oh ja. Und ich werde es vielleicht nicht zerbrechen, aber ich werde es auf jeden Fall benutzen. Du wirst es einfach komplett abusen. Bis zu einem Punkt, wo der Gegner sich einfach nur denkt, okay, outer hier. Ja, mal ganz zu schweigen von den ganzen Inventions, die wir jetzt mal nicht erwähnen, weil man kann sie sich selber anschauen. Das sind sehr alte Reprints, die ja sowieso nicht für Standard relevant sind. Außer zwei, eben Paradox Engine und Planar, Planar Bridge, weil das ja als Inventions geprintet wurden. Jo. Ich hoffe halt echt, dass Paradox Engine nicht tatsächlich gut in Standard ist, weil dann wird die Invention billig und ich kann mir eine für mein EDH-Deck holen. Hm. Ja gut, die Invention wird trotzdem einen Grundwert haben von ungefähr 30 Euro, würde ich mal so behaupten. Ja, also ich wäre bereit, so 25 bis 35 Euro dafür zu zahlen. Ja, schauen wir mal. Kann natürlich gut sein, dass Standard einfach dann zu schnell wird für Paradox Engine. Mal so nebenbei, wenn ihr eine habt und sie nicht braucht, dann meldet euch bei mir. Ja, mit diesen Worten, denke ich mal, können wir uns verabschieden für heute. Das ist eine gute Idee. Genau. Ja, freuen uns wieder da zu sein. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, uns wieder beim Blödeln zuzuhören. Und freut euch auf nächste Woche, wenn wir den Ruf zu den Waffen aufnehmen. Genau. Und euch ein bisschen vorbereiten für den Draft. Ja, und damit würde ich dann sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.